ARD. Ich möchte Ihnen vertraulich etwas über die Wohnung erzählen, in der sich das Ganze hier abspielt. Es ist eine ganz normale... Aha, zweimal. Das war für Frau Thyssen. Wer das ist, das erzähle ich Ihnen noch. Also es ist eine ganz normale Wohnung, das heißt nein, das war es einmal. Heute ist jedes einzelne Zimmer untervermietet. Wohnungsinhaber ist... Na, da macht wohl keiner die Tür auf. Also Wohnungsinhaber ist Professor Oertel, ein netter alter Herr. Ah, da hören Sie ihn schon kommen. Sie erkennen ihn immer an diesem kräftigen, gesunden Bronchialkatarr. Jetzt öffnet er die Wohnungstür. Einen Augenblick. Ah, guten Tag, Herr Thyssen. Guten Tag, Herr Professor. Ist meine Mutter zu Hause? Ja, ich glaube, sie ist in ihrem Zimmer. Dankeschön. Bitte. Das war Richard, der Sohn der Frau Thyssen. Der Professor sieht ihm etwas forschend nach. Ich weiß nicht, warum. Herr Professor? Ja, bitte? Was gibt es? Herr Professor, sagen Sie bitte, Sie sahen dem jungen Mann da ebenso nach, als er durch den Flur ging. Etwas misstrauisch beinahe. Mhm, ja, ja, ja. Hat das irgendeinen besonderen Grund? Oh. Man hat so seine Abneigungen. So, ja. Natürlich, aber... Verzeihen Sie, ich muss jetzt gehen. Ich habe heute einen neuen Untermieter aufgenommen. Einen jungen Anwalt, Dr. Möller. Ich muss ihn mit den anderen Untermietern bekannt machen. Ach so, ja, ja, ich weiß. Und wie gefällt Ihnen dieser neue Untermieter? Ach, ich will Ihnen mal etwas sagen. Ein Untermieter gefällt mir schon als Kategorie nicht. Er ist sozial eine monströse Erscheinung. Ja, ja. Aber ganz abgesehen davon... Ein neuer Untermieter gefällt mir nie. Sie entschuldigen mich bitte, ich muss jetzt wirklich... Aber natürlich, bitte, Herr Professor, bitte. Ja, das war eben ganz typisch. Aber verstehen Sie es nicht falsch. Sie müssen sich daran gewöhnen, dass Professor Oertel sich manchmal theoretisch etwas grob äußert. Aber praktisch gibt es keine Wirtin, die ihre Untermieter mit so viel Güte umgibt wie er. Ach, ich habe Ihnen noch nicht gesagt, dass Professor Oertel Witwer ist. Vielleicht haben Sie es schon geraten. Er bewohnt selbst das kleinste Zimmer der Wohnung. Die anderen fünf sind untervermietet. Ich zähle Ihnen schnell mal auf, wer hier alles wohnt, damit Sie schon einen gewissen Überblick haben. Sie werden sie alle persönlich noch kennenlernen. Na, schon wieder jemand in der Tür? Dreimal? Das ist, glaube ich, für Fräulein Mücke. Ja, jeder hat hier sein Klingelzeichen. Also, im ersten Zimmer links wohnt der Anwalt, der heute eingezogen ist. Der Professor ging eben zu ihm hinein. Daneben wohnt ein älterer Buchhalter, seit 22 Jahren bei derselben Firma tätig. Die höchstmögliche Gehaltsstufe erreicht er bereits vor 21 Jahren. Seitdem passiert in seinem Leben nicht mehr viel. Ach so, seinen Namen kennen Sie ja noch nicht. Rehbein. Johannes Rehbein. Ja... Er malt übrigens Bilder in seiner Freizeit. Ölgemälde. Da kommt Fräulein Mücke hinaus auf den Flur. Ja, es hat ja für sie geklingelt. Sehr hübsch, sehr nett. Einfach angezogen, aber so mit einem gewissen... Naja, wenn man eben erst 21 ist, dann... Aha, ihr Freund. Sie geht mit ihm weg. Das war wohl so verabredet. Ja, er will sie übrigens heiraten. Oder sie ihn. Was weiß ich. Heute machen ja die Mädchen die Heiratsanträge und die Männer überlegen es sich und sagen dann manchmal ja und manchmal auch nicht. Fräulein Mücke wohnt ganz hinten auf der linken Flurseite. Zwischen ihr und dem Buchhalter Rehbein ist noch ein Zimmer. Ein bisschen schmal, so eine Art Schlauchzimmer. Ja, da wohnt Fräulein Puder. Ja, wie soll man Fräulein Puder beschreiben? Sie ist 45 Jahre alt und seit Lebzeiten Sekretärin. Sie ist eine von diesen Sekretärinnen, die die Welt in Gang halten. Nein, ich zweifle manchmal wirklich daran, ob es die großen Männer sind, die großen Chefs und die großen Wirtschaftsführer, die es schaffen. Sie bringen das Ganze in Gang. So ist es vielleicht. Aber sie halten es nicht in Gang. Das tut dieses große, anonyme Heer von Fräulein Puders, die in allen Büros der Erde sitzen. Fräulein Puder hat übrigens eine heimliche Zuneigung zum Buchhalter Rehbein, der im Zimmer neben mir wohnt. Aber das ist ohne praktische Bedeutung. Frau Thyssen kommt aus ihrem Zimmer. Ich weiß nicht, wohin sie will. Eine alte Dame aus einer Zeit, die noch die Ruhe hatte, Nippfiguren zu formen. Aber auch die Ruhe, Gesichter zu formen. Solche Gesichter werden heute nicht mehr fertig. Unsere Zeit hat keine Zeit mehr zu solchen Gesichtern. Frau Thyssen hat den Schrank im Flur aufgemacht und holt ein Cognac-Glas heraus. Das wird wohl für den Sohn Richard sein. Sie geht wieder in ihr Zimmer zurück. Es ist das letzte Zimmer auf der rechten Flurseite. Daneben liegt die Küche, dann kommt das Badezimmer und dann hier das Zimmer, in dem Professor Achtel selbst wohnt. Ich glaube, Sie finden sich jetzt allein in der Wohnung zurecht, nicht wahr? Ja. Wenn der Professor den Anwalt in den einzelnen Zimmern vorstellt, ach bitte, da gehen Sie doch mit uns, ja? Er muss bald kommen. Und achten Sie mal etwas auf diesen Richard Thyssen. Irgendetwas stimmt nicht mit dem. So, Richard, hier habe ich ein Cognac-Glas für dich. Schenk dir ein, mein Junge. Danke. Richard, sag mir bitte, das ist nur so ein Gefühl. Ich meine, ich kann mich ja täuschen, aber... Was ist los? Was redest du da eigentlich? Ach, nichts, Richard, nichts. Kümmerst du dich wieder, ja? Aber Richard, ich muss mich doch um dich kümmern dürfen. Ich weiß, du bist immer zu stolz, dir helfen zu lassen, aber ich bin doch deine Mutter. Du darfst mir nicht verbieten, dir zu helfen. Vielleicht ist's ja auch gar nichts. Du bist nur so nervös heute, Richard. Ach. Sag mir doch, ist irgendetwas? Ich sag ja, du kümmerst dich wieder. Du kannst einen nicht in Frieden lassen. Habe ich ein Wort gesagt von irgendetwas? Nein, nein, Richard, nicht. Na also? Ich dachte nur einen Augenblick, es könnte vielleicht irgendwas passiert sein. Du hast doch manchmal so schreckliches Pech. Ach was. Doch, das hast du wirklich. Du bist nie schuld daran, aber du hast manchmal richtiges Pech, mein Junge. Ach. Und wie glücklich bin ich gewesen, wenn ich dir dann helfen konnte. Es hat mir nie wehgetan, bestimmt nicht. Glaub mir, die Brillantnadel, die ich dir zuletzt zum Verkaufen gab, ich entbehre sie nicht, ich brauche sie ja gar nicht mehr. Musst du mir diese blöde Brillantnadel wieder vorwerfen, ja? Musst du das? Ach, Richard, sei mir doch nicht böse, mein Junge, bitte nicht. Ich werfe dir doch nichts vor. Ich bin doch nur immer besorgt um dich. Ja, ja, ich weiß. Ach, hast du vielleicht irgendwo noch eine Zigarette liegen? Ich habe meine vergessen. Aber natürlich, mein Junge, du weißt doch, ich habe immer Zigaretten da, falls du mal keine mit hast. Danke. Ach, ich bin ja so froh, dass du mich heute schon wieder besuchst. Nur so im allerersten Augenblick, da hatte ich Angst, dass irgendetwas passiert ist. Verzeih mir bitte, mein Junge. Wieso verzeihen? Was soll ich denn jetzt verzeihen? Dass ich so gedankenlos war, verstehst du das nicht? Also, ich weiß nicht, was du meinst. Aber schon gut. Schon gut. Verstehst du nicht, Richard? Du warst gestern bei mir und weil du nun heute wieder zu mir kommst, da denke ich gleich, du kommst, weil irgendetwas passiert ist und nicht einfach nur, weil du mich wieder besuchen willst. Ach, na ja. Ich habe einen Augenblick viel zu schlecht von dir gedacht. Deswegen sagte ich, verzeih mir. Nun hör doch schon auf, mein Gott. Ja, ja, Richard, ich sage ja auch gar nichts mehr. Willst du noch einen Cognac trinken, Richard? Na ja, ich kann schon verdammt einen brauchen. Richard, ist denn doch etwas passiert? Ach. Richard, sag es mir, wenn irgendetwas passiert ist. Sag es mir, ich bitte dich, ich flehe dich an. Mein Gott, schrei doch nicht gleich so dramatisch herum. Man kann ja nicht wagen, dir das Geringste zu erzählen oder auch nur anzudeuten. Gleich geht ein Theater los. Hast du den Cognac wieder weggestellt? Oh, verzeih, das habe ich ganz in Gedanken getan. Bitte, Richard, schenk dir ein. Erzähl mir nun, was passiert ist. Nein. Aber warum denn nicht? Nein. Ach, Richard, du musst es mir sagen. Du musst dich. Ich kann nicht schlafen, wenn ich weiß, dass du Sorgen hast. Ich lebe doch nur für dich. Du darfst mich nicht ausschließen aus deinem Leben. Das darfst du nicht. Ach, du kannst deinen Löchern und quälen. Du gibst keine Ruhe, ehe du nicht weißt, was du wissen willst. Und wenn du vor mir heulen müsstest, nicht? Ja, Richard. Erzählst du mir nun, was dich bedrückt? Es muss ja wohl nicht wie aus der Pistole geschossen kommen. Nein, nicht? Nein, mein Junge, natürlich nicht. Du sollst nicht das Gefühl haben, dass ich dich zwinge. Ich muss ja auch schnell ein klein bisschen aufräumen hier. Der Professor will uns allen die neuen Untermieter vorstellen, der heute hier eingezogen ist. Ein junger Anwalt, der soll sehr nett sein. So? Dr. Möller. Er hat sich eben erst als Anwalt in der Stadt niedergelassen. Ja, natürlich muss er sich erst durchsetzen, aber wenn einer tüchtig ist, ach, dann setzt er sich immer durch, immer und überall. Ja, ja. Ja, eigentlich geht es mich überhaupt nichts an. Was, Richard, was meinst du? Mein Gott, das, was du so unbedingt wissen möchtest. Im Grunde könnte es mir schnurzegal sein. Einer von meinen Kollegen im Büro hat Geld unterschlagen. Nein. Das ist ja entsetzlich. Wer denn, Richard? Ich weiß nicht wer, das ist es ja eben. Das ist das Gemeine dabei. Jetzt kann ich im Verdacht kommen. Du? Natürlich, weil ich mit der Kasse zu tun habe. Ja, aber deswegen können sie dich doch nicht verdächtigen, Richard. Dazu kennen sie dich ja viel zu gut. Zu dir müssen sie doch vertrauen. Doch, Vertrauen, Vertrauen. Kapierst du denn nicht? Weil ich mit der Kasse zu tun habe, bin ich ganz einfach der Nächste, der in Verdacht kommt. Basta. Richard, wer hat dich verdächtigt? Ach. Bitte sag mir, wer es gewagt hat, dich zu verdächtigen. Oh Gott, eigentlich weiter keiner. Bis jetzt noch kein Mensch. Bis jetzt weiß ja überhaupt noch keiner, dass das Geld fehlt. Nur ich weiß es. Ich habe ja damit zu tun. Ach so, so ist es. Aber morgen muss ich es nun melden. Tut mir leid. Weißt du, ich habe immer gedacht, der Kerl hat eines Tages doch noch die Courage, zu mir zu kommen und zu sagen, ich war's. Aber keine Spur. Deswegen habe ich ja noch nichts gesagt. Eigentlich hätte ich sofort melden müssen. Sofort. Warum hast du das noch nicht getan, Richard? Naja, aus purer Anständigkeit nicht. Wäre der gekommen und hätte mir vielleicht gesagt, dass er es aus Not getan hat, ja? Und hätte mir das Geld hingelegt. Bin ich so. Ich hätte gesagt, also gut, schwamm drüber. Richard, du bist ja viel zu anständig und die Menschen sind schlechter, als du denkst. Du musst es morgen melden. Natürlich muss ich. Aber jetzt komme ich erst recht in Verdacht, weil ich es nicht gleich gemeldet habe. Aus lauter Gutmütigkeit und Dämlichkeit komme ich jetzt in Verdacht. Das wirst du erleben. Das wäre ja furchtbar. Aber das kann ich mir gar nicht denken. Das geht doch nicht. Das geht schon. Das sollst du mal sehen. Ich habe schon gedacht, das Beste wäre es, das Geld einfach einzahlen. Kein Wort drüber verlieren. Aus, erledigt. Aber erstens kann ich es nicht und zweitens, wie komme ich dazu? Richard, mein Junge, hör zu. Hörst du mir zu, Richard? Mein Gott, ich sitze ja hier und höre zu. Was ist denn? Hör zu, Richard. Es geht nicht, dass du in Verdacht kommst. Das geht nicht? Und wenn es so ist, wie du sagst, wenn du das Geld stillschweigend einzahlen könntest. Also hör zu, Richard. Ich habe im letzten halben Jahr 100 Mark zusammengespart. Du solltest sie sowieso haben. 100 Mark? Mhm. Damit kann ich leider nichts anfangen. 3.000 sind's. 3.000? Ja, 3.000. Naja, dann ist da eben gar nichts zu machen. Dann geht alles seinen Gang. Schön. Richard, hör zu, ich weiß etwas. Mir fällt etwas ein. Eine Möglichkeit. Was für eine Möglichkeit? Ich sagte dir doch eben, hier ist heute ein junger Anwalt eingezogen. Vielleicht könnte er dir einen Rat geben, wenn du gar keine Schuld hast, wenn du nur einen anderen schützen wolltest und deswegen das Ganze doch nicht gemeldet hast. Mutter, hör mal zu. Wenn du diesem Anwalt einen Ton sagst... Liebe Junge, es war ja nur ein Vorschlag. Wenn du diesem Anwalt einen Ton sagst, dann hast du mich hier zum letzten Mal gesehen, verstanden? Oh, Gottes Willen, Richard. Nein. Dann sage ich ihm natürlich nichts. Ich kann ja auch gar nicht beurteilen, wie du dich in dieser Sache am besten verhalten musst. Eben. Der kommt ja her, sagst du, der Anwalt? Ja, der Professor stellt ihn den Untermietern vor. Aber hierher kommen Sie wohl zuletzt. Zuerst gehen Sie sicher zu Herrn Rehbein. Bitte kommen Sie, Herr Doktor. Danke, Herr Professor. Wollen wir erst mal sehen, ob Herr Rehbein da ist. Herr Rehbein ist Buchhalter. Junggeselle übrigens. Herr Rein. Guten Abend, Herr Rehbein. Guten Abend, Herr Professor. Ich möchte Sie mal mit unserem neuen Mitbewohner bekannt machen. Herr Dr. Möller ist Anwalt. Sehr angenehm. Guten Tag. Herr Rehbein ist Buchhalter, das sagte ich Ihnen ja bereits. In seiner Freizeit malt Herr Rehbein in Öl. Alle Bilder, die Sie hier ringsherum sehen... Ja, es sind alles eigene Werke. Außer den Fotografien natürlich, die nicht. Naja. Unser Herr Rehbein ist ein witziger Mann, aber er ist mehr als das, Herr Doktor. Er ist ein äußerst produktiver Künstler. Sehen Sie nur mal diese zahllosen Bilder hier. Ja, die Menge ist beachtlich. Und wozu machen Sie das, Herr Rehbein? Wozu? Ja. Sie fragen, wozu man Kunst macht? Na, Herr Rehbein meint natürlich, dass Kunst nicht unbedingt... Ich meine, dass sie überhaupt keinen praktischen Zweck zu haben braucht, um ihre, um ihre Berechtigung zu erweisen. Ganz richtig. Das ist es. Gott, was hier so hängt und steht, nicht wahr? Das sind keine Van Goghs, das weiß ich. Aber immerhin, naja, mir hat eben die Ausbildung gefehlt. Leider Gottes. Sie wissen das, Herr Professor, ich habe es Ihnen so oft erzählt. Ja, das haben Sie, oh, ja, ja. Das war nämlich so, Herr Doktor. Ja? Ich bin aus einer kleinbürgerlichen Familie. Wie viele Künstler sind das, nicht wahr? Hat gar nichts zu sagen. Aber ich konnte nicht auf die Kunstakademie. Dazu war einfach kein Geld da. Sonst, das ist sicher, sonst wäre ich wirklich Künstler geworden. Ausübender Künstler. Na ja, Rehwein. Buchhalter ist ja auch etwas. Nein, sagen Sie das nicht, Herr Doktor. Nein, nein. Den meisten genügt so etwas. Gut, bitte. Das soll jeder mit sich abmachen, mit seinem Innersten. Aber mir hat es nie genügt. Ich sage immer, man soll über sich selbst hinaus wollen. Nicht wahr, Herr Professor? Aber natürlich, Herr Reber, natürlich. Herr Doktor, glauben Sie mir, ich gebe gar nichts darauf, wenn jeder x-beliebige sagt, diese Bilder hier sind große Kunst. Du liebe Gott, was heißt das schon? Aber wirkliche Persönlichkeiten haben das auch schon gesagt. Leute, die von Kunst etwas verstehen. Herr Rehbein, haben Sie gesagt, großartig. Was sagen Sie nun, Herr Doktor? Wie finden Sie die Bilder? Aber ganz ehrlich, an Schmeicheleien liegt mir gar nichts. Nein? Natürlich nicht. Und was hätte ich denn davon? Wie gesagt, ich habe keine Ausbildung gehabt. Trotzdem glaube ich, dass die Bilder immerhin schon... Aber sagen Sie nur ruhig, was Sie denken. Was halten Sie von den Bildern? Herr Rehbein, wenn ich ehrlich sein soll, nicht viel. Oh Gott, Herr Doktor, ich weiß nicht. Ich finde Sie wirklich ganz hübsch. Sie haben Farbe, Sie haben eine gefällige Komposition, aber nein, wirklich? Ich will Ihnen etwas sagen, Herr Rehbein. Ich verstehe nicht allzu viel davon, aber... Sehen Sie, wenn Sie das schon selbst sagen. Aber glauben Sie mir, diese Bilder, die könnte ich so, wie sie sind, verkaufen. Das könnte ich bestimmt. Es fehlt mir nur an Beziehungen. Natürlich, die Kunsthändler, die gehen nach Namen. Nur nach Namen. Ein Nolde, ein Beckmann, das ist was. Und nach Beziehungen gehen sie. Die reinsten Dilettanten stellen sie aus. Die Bilder sollten sie sich mal ansehen. Na, ich sage Ihnen, ich habe nur keine Beziehungen. Das ist es. Die kann ich Ihnen beschaffen, Herr Rehbein. Wieso? Wenn Sie keine Angst davor haben. Angst? Wieso denn Angst? Also gut, wenn Sie es wollen, ich helfe Ihnen gerne. Ich bin nämlich mit einem Kunsthändler befreundet. Oh, ach so. Also, dann kommen Sie mal in den nächsten Tagen zu mir herüber, Herr Rehbein. Ich arrangiere das schon. Oh, da danke ich Ihnen aber sehr, Herr Doktor. Sehr. Aber Sie dürfen nur ein ganz sachliches und offenes Urteil erwarten. Natürlich. Das kann ich vertragen, das ist sicher. Also schön. Auf Wiedersehen, Herr Rehbein. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Auf Wiedersehen. Na, dann wollen wir mal Fräulein Puder begrüßen. Auf Wiedersehen, Herr Rehbein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Professor. Sagen Sie mal, Herr Dr. Müller, ganz im Vertrauen... Sie fanden die Bilder doch gar nicht gut. Nein. Na, dann finde ich es besonders nett, dass Sie ihm die Chance geben wollen. Obwohl er keine Chance hat, meinen Sie? Eben. Das meine ich auch. Wissen Sie, wo ich eine meiner wichtigsten Aufgaben sehe? Überall laufen die Leute mit Illusionen herum. Es ist eine Krankheit, eine gefährliche Krankheit. Man muss sie bekämpfen. Aber jeder fördert und bestärkt die Leute noch in ihren Illusionen. Aus Bequemlichkeit, aus Höflichkeit. Das ist falsch. Wer wohnt in diesem Zimmer hier, sagten Sie? Fräulein Puder, eine ältere Sekretärin. Wissen Sie, was Sie sind, Herr Dr. Müller? Sie sind einer von diesen grässlichen Tatsachenmenschen. Grässlich, sagen Sie? Ja, und nicht nur das. Gefährlich. Aber ich meine damit nur die Kategorie. Sie können deswegen persönlich ein reizender Mensch sein. Warum denn nicht? Na, da wollen wir mal hier anklopfen. Ja. Und mit was für einer Illusion lebt dieses Fräulein Puder? Ja, glauben Sie denn, dass jeder mit einer Illusion lebt? Die meisten. Und Sie nicht? Nein, das leiste ich mir nicht. Mhm. Oh, guten Tag, meine Herren. Guten Abend, meine ich. Guten Abend, Fräulein Puder, guten Abend. Das ist Herr Dr. Müller. Oh, ach so, ja. Und guten Abend. ich machte mich gerade etwas zurecht. Ich wollte ins Theater gehen. So. Ja, Zuckmeier. Ach so, Zuckmeier. Ja, es ist derselbe, wissen Sie, von dem das andere auch war. Dann haben Sie es aber sicher sehr eilig. Dann dürfen wir Sie nicht so lange aufhalten. Ich wollte mich ja auch nur kurz vorstellen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen, Fräulein Puder. Oh, ja, danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Fräulein Puder. So, hier nebenan wohnt dann Fräulein Mücke. Junges, nettes Ding. Ach so, Fräulein Mücke habe ich im Vorbeigehen schon gesehen, glaube ich. Na, sie scheint nicht zu Hause zu sein. Nein, sie ist nicht da. Na, dann kommen Sie mal jetzt zu Frau Thiessen, die letzte Tür hier. Ja, Richard, da kommen Sie, glaube ich. Du machst nicht auf. Aber lieber Junge, wenn Sie anklopfen, ich kann doch nicht einfach... Dann schick sie weg. Ja, ja gut, aber was soll ich denn nur sagen? Ich... Ach, guten Abend, Herr Professor. Ach, bitte verzeihen Sie, ich kann Sie leider nicht hereinbitten. Ich habe mit meinem Sohn etwas sehr Wichtiges und Eiliges zu besprechen. Ja, es muss ja nicht gerade heute sein. Ja, natürlich, Herr Professor. Aber ich bitte Sie, Herr Professor, das macht doch nichts. Also auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Du, das war mir aber sehr peinlich, wirklich sehr peinlich, mein Junge. Ach, was? Aber Sie sahen dich doch hier sitzen. Es ist ja natürlich furchtbar dringend, was wir zu besprechen haben. Aber worüber sprachen wir noch eben, mein Junge? Über das Collier. Ach ja, richtig. Dieses Collier, das habe ich zu meiner Hochzeit bekommen von meiner Mutter. Es ist über 3 Generationen weitergegeben. Ich will nicht die Geschichte dieses Colliers wissen, die interessiert mich im Moment. Nein, Richard, natürlich nicht. Du hast ganz andere Sorgen. Ich will dich ja auch wirklich nicht damit quälen. Nimm es, Richard. Ich verspreche dir auch, dass ich diese ganze Sache nie wieder erwähnen will. Bestimmt nicht. Sowas hast du mir schon öfters versprochen. Ich weiß, Richard, aber ich halte mein Versprechen jetzt. Nun nimm es an dich. Ich weiß nicht, ob ich es nehmen soll. Du musst es nehmen, Richard. Ich flehe dich an. Du musst diese Geschichte aus der Welt schaffen. Nimmst du es, Richard? Bitte, nimm es doch, bitte. Nein, steck es lieber nicht so in die Tasche. Warte, ich gebe dir ein Seidenpapier. Was, Seidenpapier? Es geht auch so. Wiedersehen, Mutter. Ja, musst du denn gleich gehen, mein Junge? Ach ja, ja, das musst du ja vielleicht. Du musst das Goldchen ja gleich verkaufen, damit du... Und tu das Geld gleich morgen früh in die Kasse, damit du nur ja nicht im letzten Augenblick doch noch in einen Verdacht kommst. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, mein Junge. Und bitte gib mir morgen Bescheid, wie alles gegangen ist. Wenn ich Zeit habe. Oh Gott, wenn ich nur wüsste, dass alles in Ordnung ist. Wenn es nur erst morgen wäre. Ist es mein Sohn? Nein, Patrice, nur die Post. Dankeschön. Ich dachte, es hätte zweimal geklingelt. Richard wollte doch heute kommen. Ich warte hier so auf ihn. Herr Professor, ist Post für mich dabei? Nein, Fräulein Mücke, nichts. Nur für Herrn Dr. Möller. Herr Professor, sagen Sie bitte, ob man Herrn Dr. Möller mal etwas fragen könnte? Ich meine, etwas Juristisches. Ja, das weiß ich nicht. Gibt es denn in Ihrem jungen Leben schon juristische Probleme? Ach, ich dachte nur, wenn schon ein Anwalt hier in der Wohnung ist, da könnte man vielleicht... Ja, versuchen Sie es doch mal. Nehmen Sie die Briefe hier für ihn mit. Jetzt gleich, meinen Sie? Ja, warum denn nicht? Gut. Herein. Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag. Ich habe hier 2 Briefe für Sie. Danke. War die Post eben da? Ja. Na, also vielen Dank, Fräulein Mücke. Herr Doktor, ich möchte Sie gern etwas fragen. Darf ich? Ach so, ja bitte, fragen Sie nur. Nehmen Sie doch bitte Platz, Fräulein Mücke. Dankeschön. Es ist gar nichts weiter Besonderes und eigentlich... Fahren Sie ruhig mit der Tür ins Haus, Fräulein Mücke. Gleich zum Kern der Sache. Das ist immer das Beste. Also, worum geht's? Ja... Ja, gerne. Es ist so. Ich bin mit jemandem befreundet. Aha. Ziemlich lange schon. 4 Monate. Sie meinen Jahre? Oh nein, Monate. Aber manchmal kommt es mir wirklich so vor, als ob wir uns schon 4 Jahre kennten. Oder noch viel länger. Ja, das ist eine bekannte Erscheinung in solchen Fällen. Und weiter? Aber Sie kennen doch unseren Fall gar nicht. Doch, Fräulein Mücke. Er ist nicht so ungewöhnlich, wie Sie denken. Also, was nun weiter? Wir wollen heiraten. Aha. Aber man kann ja ohne die Heiratsurkunde der Eltern sich nicht trauen lassen. Meine habe ich, aber er hat seine nicht. Er hat danach geschrieben, nach Leipzig. 3-mal schon. Das erste Mal vor 3 Monaten. Aber es kommt nichts. Die antworten einfach nicht. So, die antworten nicht? Nein. Und Thomas hat so dringend danach geschrieben. Hm. Hat er seinen Briefen Rückporte beigelegt? Ja, das hat er. Das ist merkwürdig. Denn Standesämter antworten sonst immer voller Mücke. Auch Standesämter in Leipzig. Ja, aber warum antworten sie dann ihm nicht? Tja. Warum beauftragt er nicht einfach das hiesige Standesamt, die Urkunde zu besorgen? Das tun die ja nicht. Doch, das tun sie, Fräulein Mücke. Aber nein, er war doch da. Waren Sie mit? Nein, warum? Sagen Sie, Fräulein Mücke, diese Briefe an das Standesamt in Leipzig, wer hat die in den Postkasten gesteckt? Er oder Sie? Er natürlich. Und nie ist eine Antwort gekommen. Tja, das ist allerhand. Nicht wahr, es ist unerhört. Und deswegen wollte ich Sie fragen, kann man da nicht noch irgendetwas anderes machen? Natürlich kann man. Ja? Sicher. Man braucht nur wirklich so einen Brief zu schreiben und ihn wirklich abzuschicken. Das verstehe ich nicht. Das hat er doch getan. 3-mal schon. Daran zweifle ich ein bisschen. Wieso? Ich weiß es doch genau. Schön, nehmen wir das mal an. Aber wissen Sie auch genau, dass keine Antwort gekommen ist? Das hätte mir Thomas doch sofort gesagt. Vielleicht auch nicht, Fräulein Mücke. Was meinen Sie damit? Ich halte das Ganze für eine Ausrede. Ausrede? Er ist sicher gerne mit Ihnen befreundet, aber dass er Sie lieber heute als morgen heiraten möchte, das ist wohl eine Illusion. Was sagen Sie da? Und Illusionen taugen nichts, glauben Sie mir. Sie halten dem Leben nicht stand. Klar sehen, was ist, das ist viel besser. Und letzten Endes auch viel schöner. Herr Doktor, ich will Ihnen mal was sagen. Thomas lügt nicht. Verstehen Sie? Er lügt mich nicht an. Er hat die Briefe geschrieben und er hat keine Antwort bekommen. Er will mich heiraten. Lieber heute als morgen will er das. Und ich ihn auch. Wir lieben uns nämlich. Verstehen Sie das nicht? Wir lieben uns. Aber was das heißt, das wissen Sie wohl nicht. Nun beruhigen Sie sich, Fräulein Mücke. Beruhigen Sie sich doch bitte. Es ist unerhört, was Sie da behaupten. Unerhört. Sie brauchen es mir ja nicht so ohne weiteres zu glauben. Aber gehen Sie doch selbst mal zum Standesamt. Es ist gar kein Problem, so eine Urkunde zu beschaffen. Was er Ihnen von seinem Besuch beim Standesamt erzählt hat, das stimmt nicht. Glauben Sie mir. Nichts glaube ich Ihnen. Kein Wort. Aber Ihnen glaube ich. Alles, was Thomas gesagt hat, das glaube ich. Unbesehen. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Auf Wiedersehen. Oh, Fräulein Mücke. Ja, Frau Thyssen? Ja, ach nein, es ist ja töricht, dass ich Sie hier sehe. Sie können mir ja nicht helfen. Ich warte auf meinen Sohn. Ich habe mich hier in den Flur gesetzt, damit ich nur nicht die Klingel überhöre. Ich muss leider gleich weggehen, sonst würde ich ach, gerne... Ach nein, ich dachte nur einen Augenblick. Sie hören ja in Ihrem Zimmer die Klingel besser, aber es ist mir auch zu unsicher. Ich bleibe lieber hier sitzen. Es tut mir leid, liebe Frau Thyssen, aber... Ich bitte Sie, aber... Ich sah Sie eben aus dem Zimmer Dr. Müllers kommen, Fräulein Mücke. Ja? Ihr müsst ja als Anwalt mit geschäftlichen Dingen gut Bescheid wissen, meinen Sie nicht? Mit geschäftlichen, vielleicht. Mein Sohn wollte nicht, dass ich zu ihm gehe, aber ich sorge mich so. Er ist jedenfalls da, wenn Sie zu ihm gehen ja, wollen. Ja, vielen Dank. Ich halte Sie so lange auf und... Fräulein Mücke, ist etwas mit Ihnen? Sie sehen mir so bedrückt aus heute. Oh nein, gar nicht. Ich bin nicht bedrückt. Bestimmt nicht. Auf Wiedersehen, Frau Thyssen. Auf Wiedersehen, mein Kind. Ja, ich glaube, ich versuche einmal mit dem Anwalt zu sprechen. Es beunruhigt mich so, dass mein Sohn nicht kommt. Auf Wiedersehen. Guten Tag, mein Bruder. Ach, guten Tag, Frau Thyssen. Sie haben Herrn Rehbein nicht gesehen, nein? Herrn Rehbein, nein. Ah, da muss ich eben mal den Professor fragen. Ja, tun Sie das. Herein. Herr Dr. Möller? Ja? Darf ich Sie einen Augenblick stören? Aber bitte, gnädige Frau, bitte. Nein. Herr Professor, darf ich einen Augenblick mit Ihnen sprechen? Natürlich, Fräulein Puder, kommen Sie nur herein. Dankeschön. Herr Professor, ich habe für Herrn Rehbein Besorgungen gemacht. Oh, das tue ich ja immer gerne für ihn. Aber er ist nicht da. Haben Sie ihn vielleicht gesehen? Aber verehrtes Fräulein Puder, unser Herr Rehbein wird deswegen doch nicht spurlos verschwunden sein. Beunruhigt es Sie, dass er nicht da ist? Oh, beunruhigen? Nein, nein, nein, wie käme ich dazu? Es macht ja gar nichts. Es ist nur, er ist ja sonst immer da und malt. Und ja, ich dachte, Sie hätten ihn vielleicht zufällig gesehen. Ja, das habe ich auch. Ach. Ich weiß sogar, wo er ist. Er zeigt einem Kunsthändler in der Stadt seine Bilder. Einem Kunsthändler? Nein, wirklich? Das heißt natürlich noch nicht, dass seine Bilder gleich ausgestellt werden. Warten wir es erst mal ab. So, ja. Ja, natürlich, ja, ja. Aber dann ist mir ja auch alles klar jetzt. Was ist Ihnen denn klar? Ach, nur warum heute keine Blumen auf meinem Tisch standen. Hm. Ist ja so spaßig mit Herrn Rehbein. Ich besorge ihm ja immer, was er braucht. Gott, ich hole sowieso für mich ein, da macht es mir nichts aus. Und Herr Rehbein stellt mir dafür jeden Sonnabend ein paar Blumen auf den Tisch. Ja, ja, ich weiß. Na, und heute hat er das nicht getan. Das macht ja nichts. Das meine ich auch gar nicht. Ich wollte nur sagen, es ist so spaßig mit Herrn Rehbein. Er sagt immer, die Blumen sind fürs Einholen. So, ach, ach so, das ja. Das ist doch spaßig, nicht? Denn in Wirklichkeit tut er es ja, weil er mich ein bisschen verehrt und... Ach, Sie an, natürlich Sie hat er das an. Nie direkt gesagt, das würde er nie wagen. Aber, ja, also dann... Nun weiß ich ja dann Bescheid. Ja, Fräulein Puder. Es war ja nur so ungewöhnlich, dass Herr Rehbein mal nicht in seinem Zimmer war. Die Blumen bringt er Ihnen sicher mit, Fräulein Puder. Oh, ja, das aber. Deswegen war es ja nicht. Es ist nur so spaßig mit Herrn Rehbeins Blumen. Vielen Dank, Herr Professor. Bitte, bitte, Fräulein. Herr Dr. Möller, was glauben Sie nun? Kann man ihn denn verdächtigen, nur weil er einen Kollegen schützen wollte? Gnädige Frau, Sie lieben Ihren Sohn natürlich sehr. Oh ja, das tue ich, oh ja. Sonst wäre ich auch nicht zu ihm gekommen. Eigentlich durfte ich das nicht, er wollte es absolut nicht. Ja, das kann ich mir denken. Er lässt sich so ungern helfen von anderen. Nicht einmal ich darf es. Aber ich helfe ihm natürlich doch, auch gegen seinen Willen. Ja, gnädige Frau, das verstehe ich. Aber das Ganze ist etwas eigenartig. Inwiefern, Herr Doktor? Wie viele Angestellte sind in diesem Büro? Oh, sehr viele. Es ist ein großes Unternehmen. Ich glaube, so 200 ungefähr. 200? Ja. Hm. Sehen Sie, ich kann mir ja unter Umständen den Fall denken, dass einer einen Kollegen decken möchte, weil er ihn kennt und mit ihm befreundet ist. Aber finden Sie es nicht merkwürdig, dass er irgendeinen von 200 Kollegen schützen will? Ohne zu ahnen, wer es ist? Oh, Herr Doktor, Sie kennen Richard nicht. Nein, nein, nein, ich habe ihn nur flüchtig gesehen. Aber sehen Sie, Sie haben mir auch von anderen Fällen erzählt, wo Sie ihm helfen mussten. Er hat etwas sehr viel Pech und ist selber nie schuld daran. Es sind immer andere, die irgendetwas angestellt haben und für die er dann einstehen muss. Ja, das ist richtig. So ist es auch in diesem Fall. Ein Kollege hat Geld unterschlagen. Er weiß nicht, wer es gewesen ist, aber ich glaube, ich weiß es. Aber wie denn das? Kennen Sie Richards Kollegen oder das Büro, in dem er ist, oder? Nein, nein, nein. Ja, aber dann... Gnädige Frau, haben Sie keinen Augenblick überlegt, ob es nicht Ihr Sohn selbst gewesen sein könnte? Mein Sohn selbst? Mhm. Ja, aber das ist doch... Oh nein, ich verstehe, dass Sie als Anwalt alle Möglichkeiten... Aber nein, nein, nein, das ist unmöglich. Gnädige Frau, es tut mir sehr leid, dass ich es Ihnen sagen muss. Aber ich bin überzeugt, dass er es selbst gewesen ist. Ihre Liebe zu ihm ist blind. Ich verstehe das. Ich bewundere es an Ihnen. Aber Sie sehen Ihren Sohn nicht so, wie er ist. Sie lieben das Bild eines Sohnes, das nur in Ihrer Vorstellung lebt. Ein Bild, das falsch ist. Verstehen Sie bitte, ich will damit nicht sagen, dass Sie ihn nicht lieben sollten, dass er Ihrer Liebe nicht wert ist. Aber Ihr blindes Vertrauen zu ihm, das hilft ihm nicht. Es verführt ihn. Ich habe Ihnen nur gesagt, was ich denke. Ich habe gezögert, es Ihnen zu sagen. Aber ich hielt es für richtig. Ich weiß nicht, ob Sie mir glauben oder ob Sie mir nicht glauben. Gnädige Frau, wenn Sie gehen wollen, aber ich wüsste sehr gern, was Sie denken, was Sie vorhaben. Soll ich mit Ihrem Sohn sprechen? Idiot! Dieser Kunsthändler! Ganz brav gemalt! Brav! Eine Frechheit! Eine Anmaßung! Herein! Eine Anmaßung! Das will nun ein Kunsthändler sein! Herr Rehbein, was ist denn passiert? Was passiert ist? Herr Professor, es ist passiert, dass ein angeblicher Kunsthändler erklärt hat, meine Bilder wären sehr brav, aber keine Kunst. Das ist passiert. Aber Herr Rehbein, das braucht ja deswegen noch nicht zu stimmen. Ein Kunsthändler kann sich auch irren. Ja, das kann er, das ist wahr. Aber das eben, das war kein Irrtum. Das war eine Unverschämtheit. Ich wusste es ja. Ich hätte es vorher wissen können. Man darf eben nicht Rehbein heißen. Was ein Rehbein malt, ist von vornherein keine Kunst. Von vornherein nicht. Das ist höchstens brav. Er hat so einen Horn in der Stimme. Er hat meine Bilder auch gar nicht begutachtet. Nur so mal hingeguckt hat er. Ein Blick und brav, ganz brav. Das ist so ein Wort, wissen Sie. Das kann ich so leiden. Brav. Ein Idiot war das. Ein glatter Idiot. Herr Rehbein, nun hören Sie mal zu. Ich würde mir daraus gar nichts machen. Da sind Sie eben an den Falschen geraten. Ein anderer sieht vielleicht eines Tages mal mehr in Ihren Bildern. Ach, ein anderer. Die sind alle gleich, diese Kunsthändler. Alle. Er holte ja noch einen anderen dazu, der gerade da war. Ich will es nicht von meinem Urteil allein abhängig machen, sagte er. So scheinheilig, wissen Sie, als ob er die Bilder ganz objektiv beurteilen wollte. Oh ja, als ob er sich ja geirrt haben könnte. Und dann holte er den. Ja. Und was sagte der? Genau dasselbe natürlich, ganz genau dasselbe. Na ja, Herr Rehbein, das ist ja nun... Dann hat er dem natürlich hinten schnell gesagt, was er selbst von den Bildern hält. Oh nein, nicht mal, keine Spur. Er hat ihn ja nicht selber geholt. Aber der sagte sofort genau dasselbe. Tja, aber dann... Ich sage Ihnen ja, die sind alle gleich. Alle. So, ja, aber ich würde es jedenfalls deswegen... Na, Sie müssen Selbstvertrauen haben, Herr Rehbein. Ich würde es deswegen doch nicht aufgeben. Doch, Herr Professor, doch. Ich gebe es auf. Es hat keinen Zweck. Bei solchen Kunsthändlern, bei denen Kunst nur Geschäft ist... Da gebe ich es auf. Ich male nicht mehr. Von heute an male ich nicht mehr. Ach, das finde ich aber schade. Und wenn es nur zu Ihrer eigenen Freude wäre, Herr Rehbein. Herr Professor, vielleicht kann ich auch nichts. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, seit 20 Jahren. Aber was denn, Herr Rehbein? Seien Sie ehrlich, Herr Professor. Vielleicht ist es Kitsch, was ich male. Keine Kunst. Brav, ganz brav, aber keine Kunst. Aber, Herr Rehbein. Doch, ganz brave Kleckserei. Dilettantismus. Ich habe ja auch keine Ausbildung gehabt. Gar keine. Kurz und gut, ich male nicht mehr, Herr Professor. Nein, ich male nicht mehr. Es hat keinen Zweck. Entschuldigen Sie, dass ich zuerst so laut war. Aber das macht doch nichts, Herr Rehbein. Kommen Sie, ich will mal zu Herrn Dr. Möller gehen. Ich will ihn mal fragen, was das eigentlich für ein Kunsthändler war, zu dem er Sie geschickt hat. Übrigens, Fräulein Puder war bei mir. Sie war ganz beunruhigt, weil Sie nicht zu Hause waren. beunruhigt? Ja, und es waren auch heute keine Blumen auf Ihrem Tisch. Haben Sie welche mitgebracht? Nein, das habe ich vergessen. Oh, dann sollten Sie aber doch noch welche holen. Tun Sie das doch, Herr Rehbein. Wissen Sie, Fräulein Puder glaubt nämlich, dass Sie ihr Blumen hinstellen, weil Sie sie ein bisschen verehren. Verehren? Fräulein Puder? Ja, ja, nun lassen Sie sie doch bei dem Glauben, Herr Rehbein. Es tut ihr gut, wenn sie das glauben darf. Also, seien Sie mir nicht böse, Herr Professor. Aber nein, Herr Rehbein, warum denn, warum denn? Ach, Herr Professor, bitte, kommen Sie herein. Danke, danke. Herr Dr. Müller, was Sie da machen, das geht nicht. Was meinen Sie, Herr Professor? Sie nehmen rücksichtslos allen etwas weg, was Sie brauchen, wovon Sie leben. Sie nennen es Illusionen, ich weiß, Sie verachten solche Illusionen. Sie halten sie für eine Art Geschwüre. Und Sie meinen, Sie tun den Leuten etwas Gutes an, wenn Sie ihnen die herausoperieren. Ich bin ein Tatsachenmensch. Ja, das habe ich gleich gesehen. Gleich am ersten Tag schon. Ich kenne diesen Typ. Sehr wahrheitsliebend, sehr logisch, sehr unbestechlich und sehr dumm. Ja, ja, sehr dumm. In unserer Welt gelten ja nicht nur Tatsachen etwas, Herr Rechtsanwalt. Tatsachen allein sind etwas sehr Dummes. Oho. Ja, glauben Sie mir, mit Tatsachen allein kann man nur vegetieren, aber nicht leben. Ob die Bilder Rehbeins nun tatsächlich Kunst sind oder nicht, das spielt doch gar keine Rolle. Für ihn sind sie Kunst, oder? Sie waren es wenigstens bis jetzt. Ist er eben zurückgekommen? Ja. Glauben Sie nicht, dass jetzt ein vernünftiger, nüchterner Mensch aus ihm wird, wenn er die erste große Enttäuschung überwunden hat? Doch, das glaube ich. Na also? Ich glaube nur nicht, dass das gut ist, verstehen Sie? Ich möchte die Welt nicht mit lauter vernünftigen, nüchternen Menschen vollgestopft sehen. Gott behüte! Von der Sorte haben wir gerade genug. Was haben Sie denn dagegen? Sie haben keine Fantasie, diese Burschen. Keine Spur. Sehen Sie sich doch um, in der Politik oder wo Sie wollen. Alles ohne Fantasie gemacht. Ich finde, wir schweifen etwas weit ab, Herr Professor. Gut, gut. Bleiben wir hier in der Wohnung, hier in unserem Kreis, meinetwegen. Herr Professor, wenn man merkt, dass Fräulein Mücke von einem jungen Windhund belogen wird, soll man ihr das nicht sagen? Soll man Frau Thyssen bei ihrem Glauben lassen, dass ihr Sohn der rechtschaffenste Mensch ist, wenn jeder sehen kann, wie er sie betrügt? Wollen Sie das alles so lassen, um nur ja nicht den Vorrat an Fantasie in der Welt zu verringern? So, da haben Sie also auch schon mit operativen Eingriffen begonnen. Wenn mich jemand um Rat fragt, gebe ich den Rat, den ich für den besten halte. Es gibt Operationen, Herr Doktor, die so gut wie aussichtslos sind. Ein junger Arzt führt sie immer durch. Ein alter Hausarzt lässt es manchmal lieber, weil er seine Patienten kennt. Ich bin hier der alte Hausarzt. Ein bisschen vertrottelt, aber immerhin. Sie wissen nicht, was Sie tun. Sie haben dem Rehbein nicht seine Kleckserei weggenommen, sondern sein Glück. Nein, Fräulein Puder, ich male nicht mehr. Nie mehr. Das verstehe ich nicht, Herr Rehbein. Wirklich nicht. Alle finden Ihre Bilder wundervoll. Ich will nichts mehr davon hören. Herr Rehbein, ich habe für Sie eingeholt. Ich klopfte vorhin bei Ihnen an und wunderte mich, dass Sie nicht da sind. Ich war richtig beunruhigt. So? Ja. Und dann sah ich auch, dass auf meinem Tisch keine... Ich freue mich jeden Sonnabend so auf Ihre Blumen. Es war so leer auf meinem Tisch heute. Ja, richtig leer. Fräulein Puder, warum glauben Sie eigentlich, dass ich Ihnen sonnabends Blumen hinstelle? Ja, das... Ich weiß nicht. Dann will ich es Ihnen sagen. Nicht, weil ich Sie verehre, Fräulein Puder, sondern weil Sie mir Wurst und Käse mitbringen. Deswegen. Und wenn Sie meine Blumen falsch auffassen, dann lasse ich mir von Fräulein Mücke meine Sachen einholen. Die kommt nicht auf solche Idee. Sie ist eben telefonieren gegangen. Wenn sie zurück ist, werde ich das mit ihr reden. Jetzt heult die wahrhaftig auch noch. Aber kann Ihnen denn nicht irgendjemand anders im Standesamt gesagt haben, dass das nicht geht? Ich meine, dass das Standesamt solche Urkunden nicht beschafft. Das ist ausgeschlossen? Ja, aber wenn auf die Briefe keine Antwort gekommen ist, das gibt es gar nicht? Ach, ja, aber dann vielen Dank. Ich möchte gern Herrn Thomas Fischer sprechen. Ja. Thomas! Ja, Thomas, ich wollte dir etwas... Du hast mich belogen. Doch, Thomas, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Nie mehr! Nein, Herr Dr. Möller. Ihre rücksichtslosen Operationen sind lebensgefährlich. Bei so einer alten Dame wie Frau Thyssen hätten Sie sich das eigentlich selbst sagen können. Und was soll aus diesem Sohn werden, wenn seine Mutter ihm weiterhin jeden Schwindel glaubt? Ja, meinen Sie denn im Ernst, er ändert sich, wenn seine Mutter ihm nur gut zuredet? Nein, nein, der muss draußen im Leben einmal so auf die Schnauze fallen, dass ihm das Blut aus der Nase schießt. Das kann vielleicht mal helfen. Aber Frau Thyssen haben Sie alles zerstört, was sie hatte. Alles, wofür sie überhaupt noch lebt. Und wem nützt das jetzt? Richard, seit 2 Tagen bitte ich dich nun. Sag es mir doch. Nein. Wenn du mir zugegeben hast, dass du es warst, warum willst du mir nicht sagen, wofür du das Geld verbraucht hast? Herrgott, es ist ja verbraucht, es ist weg. Was soll die Fragerei noch? Ich frage dich nicht aus Neugier, Richard. Sondern? Nur aus Sorge um dich. Ich weiß nicht, welche Wege du gehst. Ich sehe dich hier bei mir sitzen, aber wenn du aus der Tür gegangen bist, dann weiß ich nichts mehr von dir. Oft versuche ich mir vorzustellen, wie du aus der Haustür gehst und über die Straße, wie du an der Haltestelle einsteigst und in die Stadt fährst. Aber meine Gedanken, die können dich nicht halten. Du bist wie ein Fremder. Verschwindest unter lauter Fremden. Das kann ich mir denken. Du möchtest dir genau vorstellen können, wo ich bin, ja? Und was ich in jedem Moment tue, ja? Verfolgen möchtest du mich? Nicht so, Richard. Rede nicht so mit mir. Aber von mir aus? Ich sag dir gerne den Weg, damit du in Gedanken nachkommen kannst. Also, mit der Straßenbahn. Und in der Stadt, da steigst du dann in Gedanken an der Roxy Bar aus. Hält genau davor. Und da kannst du in Gedanken reingehen. Ich bin sicher schon drin und sitze an der Bar. Und da kannst du dir dann eine vorstellen, die Kitty heißt. Sieht verflucht gut aus. Sie ist einen Dreck wert, ich weiß es genau, aber mach was dagegen. Ich komme nicht los von ihr. Bedrückt mich jeden dritten Tag. Aber wenn sie sagt, Richard, ich brauche 3.000, nur geliehen, aber ich brauche sie dringend, ich habe was Dummes angestellt, dann gibt's für mich kein Überlegen. Na also. Jetzt weißt du, wofür ich das Geld verbraucht habe. Richard, mein Junge, wie gut, dass du mir das offen erzählt hast. Ganz offen. Ich bin ja so froh, ich habe wieder Hoffnung. Nanu. Nein, ich meine das wirklich. Du bist nicht schlecht, du nicht. Diese aus der Bar, die ist es, die schlecht ist. Oh, mein Junge, ich war ja so todtraurig. Aber jetzt darf ich wieder glauben, dass alles gut wird. Ich kann wieder froh werden. Sicher hat das alles sogar sein Gutes. Du hast eine Erfahrung gemacht, die dich nun gefestigter macht. Ich meine es dir schon anzusehen, dass du ein ganz anderer geworden bist. Du hast es hinter dir. Du hast dich schon gefangen. Oh, mein Junge, ich kann wieder an dich glauben. Ich kann dir wieder vertrauen. Ich weiß es. Und straucheln kann jeder einmal im Leben. Na eben. Was ist nun schon passiert? Du lieber Gott. Ja, aber so meine ich es nun nicht. Hast du das nicht gerade eben selber gesagt? Ja, nun, aber... Also, ich muss jetzt gehen. Streut dieser Anwalt hier irgendwo herum? Ich will den Kerl nicht sehen, mischt sich in fremde Angelegenheiten und hat keine Ahnung, wie die Zusammenhänge sind. Ich weiß nicht, ob er da ist. Das ist auch egal. Ich gehe. Richard, viermal. Das ist für Dr. Möller. So? Wenn es dir unangenehm ist, ihm zu begegnen, dann warte doch noch einen Augenblick. Och, was unangenehm? Ich kann ja einen Moment warten. Ich muss ihm in den nächsten Tagen auch sagen, dass du an dem Ganzen gar nicht schuld warst. Der soll nicht schlecht von dir denken, mein Junge. Ha, was der denkt, das ist mir doch egal. Guten Abend. Guten Abend. Ich möchte mit Herrn Dr. Möller sprechen. Das bin ich. Thomas Fischer. Ja? Und was führt Sie zu mir? Sie haben den Namen Thomas schon gehört, glaube ich. Von Fräulein Mücke. Ach so. Ja, bitte kommen Sie herein, Herr Fischer. Danke. Bitte nehmen Sie doch Platz. Was kann ich für Sie tun, Herr Fischer? Oh, Sie haben ja schon einiges für mich getan. Und ich habe Sie gar nicht darum gebeten. Fräulein Mücke hat mich schließlich um Rat gefragt. Und dass Sie mich überhaupt nicht kennen, spielt wohl gar keine Rolle. Nein, tatsächlich nicht. Es lag alles klar auf der Hand, Herr Fischer. So. Ich weiß, Sie werden mir jetzt irgendwie zu beweisen versuchen, dass Sie gar nicht gelogen haben. Natürlich habe ich gelogen. Was? Das geben Sie zu? Sicher. Aber sind Sie denn gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich vielleicht einen guten Grund gehabt haben könnte, zu lügen? Sowas hat nie einen guten Grund. Manchmal vielleicht doch. Sie meinen, es ist manchmal ganz praktisch? In Ausnahmefällen, ja. Aha. Und Sie sind so ein Ausnahmefall? Ganz richtig. Das bin ich. In den Augen von Fräulein Mücke, meine ich. Sie glaubt, ich bin viel besser und viel tüchtiger und viel großartiger, als ich wirklich bin. Tja, denken Sie mal, ich bin gar nicht so großartig. Ich bin nämlich ein ganz normal tüchtiger junger Techniker, weiter nichts. Solche wie mich gibt's haufenweise. Aber das glaubt sie ja nicht. Sie glaubt, ich bin etwas Besonderes. Sie denkt, ich werde mal einer von den ganz großen Technikern in der Welt. Edison, Marconi. Aber Sie sind selbst der Meinung, dass das eine Illusion ist. Darauf kommt es hier gar nicht an. Sie glaubt jedenfalls, dass ich alles schaffe, wenn ich es nur wirklich will. Aber was hat das damit zu tun, dass Sie... Dass ich lüge. Doch, das hat etwas damit zu tun. Stellen Sie sich mal vor, ich sagte ihr, dass ich es noch nicht schaffen kann, auch nur eine ganz kleine Familie zu ernähren. Das würde sie gar nicht glauben. Sie würde denken, ich liebte sie nicht. Und ich sagte das nur, weil ich sie nicht heiraten will. Aber hören Sie mal, wenn Sie nur ein bisschen vernünftig denken... Wie soll sie das? Sie liebt mich doch. Und sie glaubt viel eher, dass eine Urkunde nicht kommt, als dass ich irgendetwas nicht schaffen kann. Aber das ist doch alles ein wahrer Wust von Illusionen. Wenn sie Gott weiß, was von ihnen glaubt, das hat doch keinen praktischen Wert, das ist doch alles... Sagen Sie das nicht. Ich habe allerhand davon. Sie redet mir so lange ein, dass ich ein großer Techniker werde, bis ich beinahe selber daran glaube. Das gibt einem irgendwie Auftrieb, Elan. Wissen Sie, was ich glaube? Wenn irgendwo einer etwas ganz Großes geschaffen hat, dann war da immer eine, die ihm noch viel mehr zugetraut hat als das. Aber sagen Sie mal, was riecht hier eigentlich so? Ja, das ist wahr. Was ist denn das? Hier qualmt es irgendwo. Ja, merkwürdig. Sagen Sie mal, Herr Fischer, also besonders raffiniert finde ich das nicht mit dieser Urkunde, die da nicht kommen will. Das stimmt, ich habe sie ja auch längst bekommen. Das heißt, ich dachte ja, Sie hätten überhaupt nicht danach geschrieben. Doch, doch, ich will Fräulein Mücke ja heiraten. Nur nicht gleich morgen. Ich dachte so an übermorgen. Hören Sie, Herr Fischer. Ich habe Ihnen da etwas kaputt gemacht. Ich möchte mit Ihnen zu Fräulein Mücke gehen, um das irgendwie wieder einzurenken. Das brauchen Sie nicht, Herr Doktor. Das schaffe ich schon allein. Also jetzt stinkt es hier aber richtig. Ja, wirklich, was ist denn das? Das qualmt irgendwo. Muss ich dem Professor sagen, woher kommt denn das? Ich gehe indes zu Fräulein Mücke. Ja, gut. Herr Professor, hier qualmt es irgendwo. Haben Sie das nicht gemerkt? Doch, und an dem Qualm sind Sie schuld, Dr. Möller. Ich? Verstehe Sie nicht. Der Qualm, der kommt aus dem Zimmer Rehbeins. Rehbeins? Ja, er ist dabei, alle Bilder in den Ofen zu stecken, die er in 20 Jahren gemalt hat. Was? Da muss ich hin. Herr Rehbein, das geht doch nicht. Warum denn nicht, Herr Doktor? Aber Sie können doch nicht alle Ihre Bilder einfach verbrennen. Die Rahmen verbrenne ich ja nicht. nur die Leinwand. Herr Rehbein, nun lassen Sie doch das mal einen Moment sein. Hören Sie doch zu. Was ich gemalt habe, ist alles keine Kunst. Das weiß ich jetzt. Nun hören Sie doch zu. Das braucht es ja nicht unbedingt zu sein. Aber verbrennen Sie doch nicht alles, was Ihnen so viele Jahre lang Freude gemacht hat. Und nicht nur Ihnen, auch Ihren Freunden und Bekannten. Vielleicht ist sogar das eine oder andere Bild dabei, das beinahe Kunst ist. Und wenn gar keins dabei wäre, nehmen Sie sich doch nicht selber die Freude am Malen. Das heißt, ich habe sie Ihnen ja genommen. Sie müssen mir sehr böse sein. Gar nicht, Herr Doktor, gar nicht. Im Gegenteil, ich bin Ihnen dankbar. Was? Ich habe endlich eingesehen, dass ich einen vollkommen falschen Weg gegangen war, rein künstlerisch. Ich bin kein Maler, das weiß ich jetzt. Es war eine Illusion, da haben Sie vollkommen recht. Ja, aber sind Sie denn nicht unglücklich, weil Sie Ihre Illusion verloren haben? Oh nein, ich fühle mich befreit. Ich fühle mich erlöst. Herr Rehbein, ich muss Ihnen etwas sagen. Wie ich mich darüber freue, das ahnen Sie gar nicht. Denn Sie bestätigen mir, dass meine Ansicht doch richtig ist. Man soll nicht mit Illusionen leben. Es hat keinen Wert. Überhaupt keinen. Es ist eine einzige Zeitvergeudung. Weiter gar nichts. Das ist wahr. Sehen Sie, das ist das Einzige, was mich daran etwas ärgert. 20 Jahre lang habe ich gemalt. Und jetzt habe ich erst erkannt, wo meine wahre Begabung liegt. Nicht in der Malerei. Nicht in der Malerei? Nein, meine wahre Begabung liegt ganz woanders. In der Dichtung liegt sie, in der Kunst des großen Romans. Und dass ich das jetzt weiß, das habe ich Ihnen zu verdanken, nur Ihnen. Ich habe schon mit dem ersten Roman angefangen. Ein großes Thema. 20 Seiten habe ich schon geschrieben. Sehen Sie mal hier. Mhm. Sie können es noch nicht lesen, es muss erst abgetippt werden. Aber dann müssen Sie es lesen. Fräulein Puder will es für mich in die Maschine schreiben, im Büro. Sie bleibt dann immer etwas länger da und tippt es für mich. Es wird ein großer Roman, davon bin ich fest überzeugt. Fräulein Puder hat den Anfang schon gelesen. Sie ist begeistert. Sie sagt, es ist wahrhaft dichterisch geschrieben. So? Ja, ja. Fräulein Puder versteht allerhand von Literatur, das habe ich früher nie gewusst, aber das tut sie wirklich. So, ja. Ja, ja. Na, dann hoffe ich wirklich, dass es etwas sehr Schönes und Großes wird, was Sie schreiben. Das wird es. Ich glaube, das wird es bestimmt. Ich könnte nicht leben, wenn ich nicht irgendetwas hätte, was größer ist als der Alltag. Nein, das könnte ich nicht. Tja, im Ganzen genommen ist nun in der Wohnung alles wieder ungefähr so, wie es war. Die bedrückende Stimmung, die eine Weile bei allen herrschte, ist wieder einem gut gelaunten Optimismus gewichen. Guten Abend, Fräulein Mücke. Guten Abend, Herr Rehbein. Haben Sie heute selber eingeholt? Ja, Fräulein Puder ist nicht da. Sie tippt für mich im Büro. Der Roman wächst ja jeden Tag. Ich bin schon auf Seite 43. Also ich will weitermachen. Grüßen Sie Herrn Fischer von mir. Ja, danke. Er will mir heute Entwürfe zeigen für ein Häuschen. Was? Will er eins bauen? Nein, nein, noch nicht. Aber er ist ja so ehrgeizig. Er will nicht, dass wir heiraten, bevor er nicht ein Häuschen bauen kann. Großartig, großartig. Da kommt der Professor über den Flur. Guten Abend. Guten Abend, Herr Professor. Abend, Herr Professor. Er geht zum Anwalt hinein. Er war schon drauf und dran, ihm zu kündigen, weil er alles Porzellan zerschlug. Aber ich denke, Sie verstehen sich jetzt besser. Ein Leben ganz ohne Illusionen, das gibt es nicht. Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.